Conny und Leid. Hallo Annika. Hallo Anthony. Wie geht es dir? Das ist einfach, ich fühle mich gerade irgendwie beim Psychologen so ein bisschen. Wegen dem Sessel, wegen diesem Ohrensessel. Nee, weil es einfach gerade so gestellt. So stelle ich mir jetzt vor, wenn du erstmal zum Psychologen gehst, du musst über irgendwas reden. Ist es da gestellt beim Psychologen? Wie meinst du das? Also, wie meinst du das gestellt? Na, du gehst einfach hin und du weißt, du musst jetzt über was reden. Und dann fängst du halt irgendwie an, sagt der Psychologe so, ja, hallo, wie geht's Ihnen so? Weißt du, so ungefähr fühle ich mich gerade. Ja, na so ist das ja auch. Wir bauen ein Mikrofon auf und dann müssen wir reden. Wir haben keine Wahl. Ob du willst oder nicht, du musst jetzt reden. Und das ist, glaube ich, das Schwierige an der Sache. Weil ach, sonst redest du ja auch einfach so sonst die ganze Zeit durchgängig. Ja, weil du hast ja irgendwie einen Grund, eine Intention zu reden. Und die Intention hier zu reden ist einfach nur zu reden. Also einfach zu reden, sinnlos, daher zu reden. Aber du musst dir auch vorstellen, dass wir uns davor nicht sehen und wir reden auch nie davor mehr. Wir dürfen nicht mehr reden. Wir dürfen nur noch reden, wenn dieses Mikro an ist. Das heißt, wenn es was zu besprechen gibt, vor dem Mikro. Alles klar, geht klar, Chef. Okay. Also ist irgendwie jetzt so, weißt du, das ist, sieht gerade einfach diese zwei Sessel, also vielleicht, um kurz das Bild zu beschreiben, zwei Sessel, gleiche graue, wahrscheinlich IKEA-Sessel. Wahrscheinlich. Oh. Es sind höchstwahrscheinlich IKEA-Sessel. Diese wundervollen. Sehr gemütlich, sitzen hier und haben das Mikro zwischen uns. Schauen uns an, tief in die Augen. Tief in die Augen. Und ja, ich sag doch, dass das komisch ist. Naja, ich bin man kann sich, man kann sich immer so unterhalten. Man kann sich unterhalten über. So, wir haben uns vorhin so lange unterhalten über. Keine Ahnung. Nee, über verschiedene Sachen. Über alle möglichen Aber es kam Dinge. Halt einfach. Aber es kam einfach. Und das hier ist. Hast du halt irgendwie, ich weiß nicht, so den. Nicht den Druck. Aber du weißt, du musst halt jetzt irgendwas rüberbringen. Du musst jetzt abliefern. Wir müssen jetzt hier Content bringen, der gut ist. Doch. Nee, du hast irgendwie das Gefühl, du musst eine Message rüberbringen. Aber vielleicht ist gerade das diese Sache, dass wir gar nicht. Warum müssen wir eigentlich? Nee, wir müssen nicht. Wir schalten das jetzt wieder aus. Adieu. Naja, aber das ist die Sache wahrscheinlich. Also mir fällt das gar nicht so schwer, weil ich bin das jetzt schon gewöhnt, ein Jahr lang YouTube. Dass einfach das Mikro an ist und nichts sogar dann eine Kamera an ist und du dann sogar nach ordentlich gucken musst. Ja, richtig. Und das ist jetzt, wir können ja hier aber so musst du halt die Massen schneiden, wie wir wollen. Aber so musst du halt aufpassen, dass du auch nichts Falsches sagst. Also nicht irgendwie Fotze oder Arschloch. Ja, Fotze oder darf man nicht sagen. Schiefgeschissenes Arschgesicht das mit wird Ohren. Immer rausgepiept. Ja, machen wir mal. Fotze. Komm, das piept jetzt die ganze Zeit. Fotze. Meine Eltern sind unten, oder? Nee, ich glaube, meine Eltern hören das nicht. Ist stark. Ja, die werden noch blockiert, die können den Podcast gar nicht hören. Ja, kann man blockieren? Kann man blockieren. Wollen wir es eigentlich bei YouTube hochladen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall iTunes und YouTube jetzt. Jetzt ist YouTube. Jetzt hallo für jeden, der uns auf YouTube hört. Diese Intro-Testfolge. Ja, Mann, wir müssen halt erst so ein bisschen warm werden. Und vielleicht spreche ich jetzt Leute an eigentlich? Oder spreche ich jetzt nur mit dir? Kannst du jemanden ansprechen? Also Menschen, die gerade zuhören. Die tausenden Menschen vor ihren Medienrechnern. Vielleicht Ronja, vielleicht Martin, Antonia. Jared hört zu. Kannst du Jared? Nee, wer ist denn Jared? Jared ist wahrscheinlich unser, der hat schon so oft gefragt, wann die erste Folge rauskommt. Wer ist denn Jared? Na ja, zeige ich dir nachher. Liebe Grüße an Jared. Liebe Grüße Freund. An Jared. Jared unser ist cool. Fanboy. Fanboy, ja. Nee, es ist halt die Sache, dass du da sitzt und du schaust halt so ein quadratisches Ding mit Netz an davor. Oder was ist das? Das ist ein Mikrofon. Ja, aber das ist eine Schutzhaube. Ein Popschutz. Popschutz heißt das. Meine Tutorin heißt Frau Pop. Ja. Kennst du die noch? Hat die auch Schutz? Ja, klar. Hat die auch Schutz? Natürlich kenne ich Frau Pop noch. Ja, Frau Pop, du. Aber immer hier mal nicht privat. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt hier nichts sagen, ne? Nee, das wird mir jetzt hier schon wieder zu privat. Ich mag Frau Pop, ganz lieb. Das ist die Sache, vor der ich halt Schiss habe. Dass du hier, du bist so in Ekstase, du redest und redest und dann auf einmal rutscht dir ein privates Detail raus und du denkst dir so, fuck. Ja, wir müssen mehr lügen. Wir müssen mehr lügen. Wir müssen anfangen zu lügen. Das wäre jetzt dumm, dass. Ich bin Annika. Ich bin Anthony. Nee, wir dürfen nicht unseren Namen sagen, Alter. Ja, stimmt. Ich bin Pony. Nee, warte mal. Ich bin Leid. Wir können trotzdem unsere Namen sagen. Ja. Unsere Vornamen sind okay, Nachnamen nicht. Ich bin bla bla bla. Ich bin Annika bla bla bla. Vielleicht kurz, bei meinem Nachnamen Anthony hat damit schon richtig miese Namensspiele gemacht. Kann das wäre eigentlich jetzt lustig, meinen Nachnamen zu sagen. Aber nee, das ist eigentlich ziemlich gefährlich. Das ist gefährlich. Weil mein Nachname, ne? Ja. Mein Vater. Nee, guck, jetzt werde ich wieder schon wieder anfangen, mit meinem Vater zu reden. Ja, nee, und wenn ich aber mein. Ich muss einfach lügen jetzt. Lüg dir jetzt, denk dir was aus. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Die Leute glauben uns sowieso, was wir. Ich und der David, wir hatten einen Livestream gemacht zur Pressekonferenz von Nintendo. Und wir haben man hat uns nicht gesehen, wir haben die Stimmen hat man gehört. Und wir haben gesagt, wir sitzen live vor der Pressehalle dort in Los Angeles. Und das haben die Leute uns geglaubt in den Kommentaren. Die haben dann im Livestream geschrieben, ja, was, boah, voll krass und so. Weil die Leute glauben das einfach. Weil Internetmenschen, denen glaubt man. Aber das ist eigentlich schon ein bisschen traurig so. Das ist schon traurig. Weil Das ist schon traurig nee, irgendwie. Nee, weil, guck mal, aber cool. Rein theoretisch, wenn wir jetzt irgendwann eine Reichweite, also eine größere Reichweite. Von 10 Leuten oder von so. Von 10 oder vielleicht 15. Vielleicht 15 wäre das wäre cool. Krass, das ist unser Ziel jetzt. 15 Leute. Nee, Mann, aber wie du einfach auch Menschen manipulieren kannst, das finde ich krass. Also du kannst rein theoretisch, wenn du erstmal, das siehst du doch schon an allen Beispielen, seien das jetzt große YouTuber, seien das irgendwie... Oh, keine Ahnung, irgendwelche anderen Podcastler, die halt einfach ihre Messages rüberbringen und die, keine Ahnung, einer Meinung sind, dass es dann einfach, ist einfach viel leichter dann, Menschen von seiner Meinung zu überzeugen, wenn du erstmal eine bestimmte Reichweite hast und irgendeine bestimmte Anerkennung so. Weil du bist halt unantastbar so. Zum Beispiel, man sieht jetzt nicht unsere Gesichter, die wissen nicht, wie scheiße wir eigentlich aussehen. Ja. Vor allem Anthony. Ja, vor allem ich. Boah, Alter. Was ja eigentlich. Ich eigentlich schon Annika. Pickel am Arsch, ey. Boah, ne. Das ist jetzt geht schon wieder ein Cybermobbing. Ist das Cybermobbing eigentlich? Ist das geht schon irgendwie, weil das wird ja aufgenommen. Das ist schon im Internet. Das ist schon Cybermobbing irgendwie. Das stimmt allerdings. Doch. Na, das sieht man auch, die ganze Reichweite von anderen YouTubern und so. Das wird auch kommerziell genutzt. Na, ganze Product Placement halt. Eigentlich ausschließlich. Oh, ja, na, eigentlich ausschließlich. Nicht immer ausschließlich. Du kannst nicht so rational sehen, das stimmt schon. Aber ich finde gerade bei großen, wenn wir jetzt bei dem Medium YouTube bleiben, ist es so, du siehst bei großen Menschen, bei großen YouTubern, dass sie es halt wirklich ausnutzen. Mhm. Und auch ihre Zuschauer ausnutzen. Sei das jetzt über den Merch, den die verticken, sei das über... Wir hatten ja gestern, als ich letztes Mal hier war, erst das Thema. Ja, aber ist das denn so schlimm? Also ich finde das jetzt als jemand, der die Videos selber macht und auch schon Product Placement gemacht hat in seinen Videos oder auch Merch verkauft, ist das ja eigentlich eine Sache, die nicht schlecht ist, weil man bekommt als YouTuber ja erstmal nichts zurück in dem Sinne. Also man macht Videos und man merkt, okay, das wird cool. Das ist, also dafür macht man das ja, dass die Leute es angucken und so. Aber es ist irgendwann ist der Punkt auch da, wo man sagt, okay, diesen ganzen Aufwand, den man macht, dass man da vielleicht irgendwas Kleines wenigstens zurückbekommt. Etwas jetzt nicht, dass das so diesen Arbeitsaufwand überhaupt entschädigt oder so, weil darum soll es ja nicht gehen. Aber dass man einfach so was Kleines zurückkriegt und das ist halt echt cool. Gerade mit diesen Amazon-Links oder so, wo man ein paar Cent einfach verdient. Ja, natürlich, aber ich finde, irgendwann gibt es dann so einen Punkt, wo du dir dann halt überlegst, okay, ist es mein Hobby oder ist es jetzt Business, was ich mache? Ist es jetzt... Weißt du, also ich finde irgendwie, ich fand YouTube schon immer so eine Plattform, auf der man sich selbst irgendwie verwirklichen konnte. Irgendwie so Menschen, die was zu sagen hatten, haben es halt einfach rausgesagt. Menschen, die Scheiße machen wollten, haben Scheiße gemacht und irgendwie haben es dann Leute angeguckt und irgendwie gefeiert. Und mittlerweile ist es meiner Meinung nach einfach so eine Marketing-Plattform geworden. Ich meine, wenn du siehst, wie große YouTuber jetzt in anderen Sparten mega berühmt werden, sei das TV oder wirklich in richtigen Filmen so... Ich will jetzt nichts Direktes aufzählen, aber Kartoffelsalat. Ja, nee, ich verstehe das schon. Das ist auf jeden Fall so. Na, das ist halt schwierig, aber war irgendwie logisch, dass sich das irgendwann so entwickelt von dieser Plattform. Nee, fand ich nicht, dass das... Naja, die Sache ist, dass das früher vielleicht funktioniert hat, aber jetzt funktioniert das einfach nicht mehr, weil es schafft kein YouTuber mehr, der nur darauf spezialisiert ist, seinen coolen Content zu machen, der schafft es einfach nicht, irgendwie nach oben zu kommen. Man muss mit dieser Welle irgendwie mitschwimmen, weil sonst wird man irgendwo kaputt gemacht und das funktioniert einfach nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem bei diesen ganzen, auch bei den ganzen Online-Sachen. Dass man da einfach mit diesen Trends auch mitschwimmen muss. Und wenn es halt die Trends sind, dass es die 12-jährigen Kinder sind. Genau das finde ich so schade, dass du mittlerweile in der Zeit angekommen bist, in der du nicht nur, ich will gar nicht nur von YouTube sprechen, das ist in allen möglichen Bereichen so, sei das jetzt klamottentechnisch oder sogar verhaltenstechnisch, dass du irgendwie von der Gesellschaft in so eine Welle reingefloppt wirst, reingezogen wirst, die so sagt, okay, du schwimmst jetzt mit uns in die Richtung, ansonsten bist du halt out so, weißt du? Ich meine, du hast da einfach vor, ich meine, wir sind jetzt beide noch nicht so alt, aber ich habe das Gefühl, dass du früher, in Anführungsstrichen, viel mehr Möglichkeiten hattest, du selbst zu sein, dich zu entfalten. Und wenn man jetzt YouTube als Beispiel nimmt und sich alte YouTuber rauspickt und halt schaut, was die halt gemacht haben, die teilweise echt Mist und Scheiße getrieben haben und irgendwie einfach gemacht haben, was sie wollten und mittlerweile auch schon die Großen einfach mit der Welle jetzt aufgesprungen sind, weil du damit halt einfach Erfolg hast. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mit so einer kleinen Mini- Loser-Welle irgendwann mal Erfolg hast, ist halt derzeit sehr gering, weil es einfach in unserer Gesellschaft zu einem Großdenken geworden ist, so ein Denken nach, ich muss so schnell wie möglich auf den ganz großen Berg, auf den Olymp muss ich kommen, auf die große Spitze, und es geht halt am schnellsten, wenn du auf die größte Welle springst. Ja, und ich glaube, das gibt auch einfach viele Leute, die mit YouTube anfangen, weil sie denken, dass damit wäre ich jetzt berühmt. Und es gibt auch einfach viele kleine Kinder, junge Leute, die sagen, hey, ich möchte jetzt sein wie mein großes Vorbild, der da Minecraft-Let's Plays macht, und dann mache ich jetzt mit Minecraft-Let's Plays, und dann wäre ich gehypt von irgendwelchen anderen Leuten, und diese ganze Gruppe hypt sich dann irgendwie nach oben, und das ist halt einfach, das ist einfach doof zu beobachten, so eine Trends, und dass sowas wie Minecraft immer noch funktioniert. Wir haben 2016, warum funktioniert Minecraft noch? Das ist unfassbar. Ich habe keinen Plan. Ist aber auch nicht so, dass man mich so, keine Ahnung, interessiert. Aber ich weiß, dass es da eine große Menge an Menschen gibt, das ist total irre, die das mega feiern. Aber ich check das nicht so richtig. Ja, das sind ja diese Internetphänomene irgendwie. Ja. Aber wir hatten ja letztens schon mal drüber geredet, dass du echt Erfolg hast mit so ganz, ganz, ganz plumpen Sachen. Mit so ganz, was hatte ich dir erzählt? Mit 100 Schichten, irgendwas. 100, seien das jetzt 100? Nee, ich hatte ein Video gesehen, wo irgend so ein Typ in Chicken Nuggets gebadet hat. Aha. Weißt du, wo ich mir so denke, also was, keine Ahnung, eine Million Klicks hatte oder mehr. Und ich weiß nicht, es war in meiner Startliste, ich habe mir das angeguckt und ich dachte mir, dass es so schade ist, weil ich das nicht nur in der Richtung sehe, ich irgendwo ein bisschen unsere Gesellschaft gefährdet, sondern halt auch auf kultureller Ebene allgemein, dass irgendwie wirklich plump, sehr, sehr plump gedacht wird, um groß zu werden. So. Also du, alle Menschen, die groß werden wollen, egal wie viel Intellekt die besitzen oder nicht, wissen, dass sie groß werden, wenn sie die plumpe, Entschuldigung, dumme Masse ansprechen. Und das geht nun mal mit plumpen Themen und mit sinnlos Aktionen, weil da brauchst du nicht viel, einen hohen Intelligenzgrad für. Das machst du halt einfach, dann lachen dumme Menschen drüber wie sonst was, weißt du? Und dann läuft's halt einfach. Und ich muss sagen, dass irgendwie diese Schiene, auf die viele gerade aufspringen, oder diese Welle, von der wir halt vorhin gesprungen haben, derzeit wirklich so hoch ist, dass ich nicht glaube, dass die noch lange so weiter besteht. Also habe ich irgendwie das Gefühl, dass es irgendwann am Abkacken sein wird. Ja, deswegen finde ich auch den Schritt vom ARD und ZDF jetzt sehr, sehr interessant auf jeden Fall, weil ARD und ZDF starten jetzt mit ihrem Jugendprogramm Funk oder Funk, wie auch immer man das jetzt ausspricht, genau. Mhm. Auch in dieses, wir machen Internetzeug und mit Hilfe von anderen YouTubern, und da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird, weil ARD und ZDF haben da anscheinend mega, mega viel Geld reingepumpt in diese ganze Aktion, und frag mich, wird da ARD und ZDF jetzt auf diese Schiene aufspringen, oder werden sie sich versuchen, auch als Aufgabe zu machen, Content zu produzieren und auch den Jugendlichen zu bieten, der weiter hinausgeht als das, was derzeit auf den YouTube-Trendseiten so abläuft. Na, was ich vermute, also es ist nur eine Vermutung, weil ich höre davon gerade zum ersten Mal, und ich finde, das hat ein großes Potenzial, um irgendwie einen kleinen Schimmer Hoffnung an gutem Content zu sehen. Die Frage ist natürlich, was ist guter Content, und sind wir vielleicht auch die einzigen Jugendlichen auf der Welt, die sagen, ist irgendwie scheiße, was gerade geht, was ich nicht glaube, weil ich genügend Gespräche hatte, wo auch mir sowohl Menschen in meinem Alter als auch Ältere gesagt haben, dass sie es schade finden, dass gerade so viel Augenmerk, Augenwert, Augen. Wie heißt es? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, auf was du hinaus willst. Dass so viel Wert einfach darauf gelegt wird, dass du das machst, was irgendwie andere machen und dass du sobald... Ich meine, guck mal, wir leben hier in der Provinz, ne? Ja, wir leben wirklich in der Provinz. Wir leben in der Provinz. Und wenn du in der Provinz, sagen wir, läufst mit so einer Sultanhose rum, mit so einer Einkackerhose, weißt du? Und mit so einem Batik-T-Shirt, nur jetzt mal ein bisschen übertrieben so. Und es ist Sommer, läufst halt, keine Ahnung, mal barfuß durch die Straßen, weil du halt einfach Bock hast. Das ist gefährlich. Und hast dazu, am schlimmsten Fall hast du noch Dreads. Und wer läuft denn barfuß durch die Stadt? Ach du Scheiße, Annika nicht. Weißt du, einfach weil du Bock hast und läufst dann rum und dann kassierst du halt einfach ganz miese Blicke so, weil du halt einfach nicht so aussiehst wie alle anderen in deinem Alter. Und du, dann kassierst du nicht nur doofe Blicke, sondern auch Sprüche, was ich teilweise schon bei uns, nicht mal nur hier in der Provinz, allgemein ist es einfach so, dass du als anders abgestempelt wirst, wenn du nicht so bist wie alle. Und ich finde das einfach so dumm, weil du derzeit einfach in so eine Schublade gesteckt wirst, in sowas, ich weiß nicht, in so ein, nicht nur in der Schiene, allgemein, du wirst einfach so reingesteckt in eine Schublade. Du bist jetzt Hipster, du bist alternativ, du bist Langweiler, du bist graue Maus, du bist Nerd, weißt du? Ja. Du wirst halt irgendwie reingesteckt und ich finde das, und du kannst sogar noch weiterdenken, du bist farbig, du bist erfolgreich, du bist arm, du bist reich, so, du wirst halt so irgendwie immer in eine Schublade gesteckt von, aber das ist ein menschliches Verhalten, dass du erst das gibt's ja auch schon immer, das muss man ja auch sagen, das ist ja schon immer vorhanden irgendwie und aber wir leben halt einfach in so einer vorurteilsbelasteten Gesellschaft und das. Aber wie kann man damit aufräumen? Das ist verdammt schwierig, damit aufzuräumen, weil dieser Gedanke steckt ja trotzdem in jedem Menschen irgendwie drinne. Ja, natürlich. Und ich entdecke es ja bei mir selbst auch immer wieder, dass wenn ich halt irgendwo langlaufe und halt, was weiß ich, ich sehe eben ein Pärchen, die halt irgendwie, keine Ahnung, eher in einer Limited-Jogginghose, sieht aus wie 14 und hat einen dicken Bauch vorne dran und fährt schon im Kinderwagen rum, dann fast, keine Ahnung, dann wirst du dir auch schon so ein Urteil schieben und es tut mir leid, das so zu sagen, aber du schiebst sie ja halt dann irgendwie in die Schublade, kann ich sagen. Also, Jogginghosenträger, die draußen, also, das ist, weißt du? Das, sorry, dass ich das anschneiden muss, aber ich finde, das geht nicht. Ich kann, ohne Mist, eine Jogginghose ist total geil, ne? Eine Jogginghose ist geil, aber Jogginghose zu Hause, okay. Jogginghose im Garten, auch okay, aber ich kann nicht mit der Jogginghose diese Straße betreten, das geht einfach nicht. Das ist für mich, wenn ich mit der Jogginghose draußen bin, dann wäre für mich die Welt vorbei. Da wäre für dich, aber... Das ist, wenn ich jemand mit der Jogginghose rumlaufe, dann denke ich mir, was ist denn los bei den Leuten? Also die haben doch überhaupt, ich fühle mich mit der Jogginghose irgendwie dann so im Einschlafmodus schon fast und da kann ich ja nicht im Bus sitzen mit einer Jogginghose. Ja, ist halt aber auch bequem, ne? Ich persönlich würde es jetzt auch nicht machen, weil es einfach nicht, ich finde es einfach nicht ästhetisch. Es sieht von mich, wenn ich so eine Person sehe mit der Jogginghose, denke ich, guck, da sind wir wieder bei dem Thema. Du schiebst sie halt gleich irgendwie in so eine Schublade von wegen. Jogginghosen-Schublade. Ich hab hier eine Jogginghosen-Schublade, ne? Und Habe ich wirklich. Und in der Jogginghosen-Schublade, da kommen alle Leute rein, die Jogginghosen haben. Wenn ich einen sehe, nehme ich einfach mit in die Jogginghosen-Schublade rein. Das geht gar nicht. Ach nee, keine Ahnung. Mein Schrank ist riesig. Es gibt wirklich viele Leute, die Jogginghosen draußen haben. Und ich finde, so gut, das ist jetzt genau das, über was wir gerade gesprochen haben, dieses in Schubladen stecken, du hast schon recht. Aber das hat nichts mit Schubladen zu tun. Also mir ist es egal, wer die Jogginghose anhat, die sind alle scheiße. Oh, Alter, komm mal auf den Boden. Du putzt dich gerade überhaupt. Ich putze mich gar nicht. Nein. Als würdest du gerade drüber reden, nein. Jetzt morgen die Welt und ja. Oh mein Gott. Jogginghosen. Ich steh den ab, wenn jemand einer mit Jogginghosen über den Weg läuft. Ja. So, okay. Jetzt habe ich meinen Standpunkt jetzt vertreten. Du hast mich gerade voll aus dem Flow gebracht, weißt du das eigentlich? Das tut mir voll leid, aber ich musste jetzt was zum Punkt Jogginghosen mal sagen. Ja. Das geht nicht. Ich finde es sehr gut, dass du deine Meinung gesagt hast, Anthony. Ich danke dir sehr für dein Statement. Bitte. Chapeau, chapeau. Bitte, bitte. Oh, hast du gerade meinen Sch gehört? Ja. Chapeau. So, wo waren wir jetzt gerade? Wir waren bei Schubladen und Jogginghosen. Ja, warte, warum Jogginghose? Ach ja, ich habe gesagt, wenn ich jetzt... ne. Das war, siehst du, wie du mich auf den Flow gebracht hast? Ich habe dich gar nicht auf den Flow gebracht. Also, zurück zum Thema Schubladendenken. Ich laufe halt, dass ich das auch bei mir selbst entdecke. Dass ich draußen langlaufe, einen Typen mit Limited-Hose sehe, eine Frau mit dicken Bauch vorne dran, sieht aus wie 14 Jahre und laufen rum und ich schieb die für mich so schon so eine Schublade irgendwie assi und irgendwie stufe ich mich dadurch unterbewusst einfach höher. Ich stufe mich höher, weil ich denke, okay, die sind vielleicht vom Intellekt her einfach niedriger oder keine Ahnung. Das wegen der Jogginghose. Oh, wegen der Jogginghose. Keine Ahnung, mag sein, aber ich finde es halt, es ist halt ein menschliches Verhalten, dass du Menschen einfach für dich selbst, um vielleicht auch in dein eigenes Leben ein bisschen mehr Struktur zu bringen und was weiß ich kenne da die Hintergründe nicht, keine Ahnung, dass du so Menschen einfach dann einordnest, um für dich Ordnung zu schaffen, so oder so, oder? Ja, kann man schon so sagen. Das kann man auch irgendwie nicht abstellen, das ist halt so. Nee, das ist ja vielleicht auch, weil das auch einfach wirklich so ist. Teilweise. Also, wo sollst du die Leute sonst, also du guckst die Leute an und dann bildest du dir automatisch eine Meinung. So. Und ob das nur so ist oder nicht, das ist mal so eine Sache. Aber wenn du jemanden in Jogginghosen siehst, eine, die aussieht wie 14 und du eigentlich siehst das, okay, es sieht etwas asozial aus, dann ist das ja trotzdem irgendwie ein Fakt. Das ja, ist trotzdem asoziales Verhalten. Ja, nee, aber weiß ja nicht. Nur weil wir jetzt sagen, das sieht assi aus, heißt es ja noch nicht, dass die ganze Welt sagt, das ist assi. Das ist jetzt gerade unsere Meinung. Genau. Und so. Und ich glaube, dadurch entstehen auch so viele Konflikte, weil einfach, keine Ahnung, weil du halt einfach Menschen irgendwie einstufst und andere Menschen das aber komplett anders sehen. Und oh nee, manchmal wünsche ich mir einfach, dass Menschen in meinen Kopf gucken können, damit die gerade sehen, was ich denke. Ich will nicht in den Kopf gucken. Du willst nicht mehr. Nee, das ist mir wäre. Ja, das wäre. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie die stinken. Ich habe mich vorher erst eingedieselt. Ja, eben. Was war denn das? Das war Motoröl. Das war Motoröl. Arschloch. Und ich fühle mich gedisst. Cybermobbing. Nee, ich hatte vorhin Stressschweiß. Hashtag der heutigen Folge ist Cybermobbing. Hashtag Cybermobbing. Oder Motoröl, weiß nicht. Motoröl finde ich gut, das ist so verschlüsselt bisschen. Motoröl. Hashtag Motoröl. Yeah. Ja, Mann. Okay, cool. Ja. Wir waren bei Motoröl. Ja, Motoröl, du. Das ist auch so eine Sache. Motoröl. Du hast gerade das Thema, das Gespräch komplett kaputt gemacht. Einfach so erst in die Fresse. Motoröl, bam. Oh, erst mit deinem Jogginghosen-Einwurf. Ja. Du wolltest, dass ich in deinen Kopf gucke. So, ich weiß auch nicht warum. Warum soll ich in deinen Kopf gucken? Was hat das für einen Sinn? Ich habe ja gerade dich ohne Grund unterbrochen, weil ich gemerkt habe, dass meine Worte sich gerade überschneiden und meine Gedanken auch. Und deswegen wünsche ich mir einfach manchmal, dass Menschen reingucken können und sehen können, die ist gar nicht so doof. Die ist gar nicht so doof, wie sie aussieht. Was soll das heißen? Hashtag Motoröl. In die Fresse. Bam. Oh nee, Alter. Ich glaube, meine Lache hört sich aufgenommen richtig scheiße. Und bin mal gespannt. Ich glaube auch. Ich glaube, meine auch. Also, ist, glaube ich, auch egal. Ja, Mann. Das hört sowieso niemand. Ja, Mann. Hashtag Motoröl. Ey, zwei Dope. Schlag ein. Sehr gut. Okay. Oh nee, Mann. Vor allem, du hast irgendwie, vielleicht um kurz mal meine Gefühlslage wiederzugeben, wie das so ist, ein schwarzes Mikrofon. Ja. Der Marke. Ich glaube, es kommt irgendwas Rassistisches oder so. Ich bin verwirrt, was sagt sie denn jetzt? Das ist ja ein schwarzes Mikrofon. Ein Mikrofon. Ein maximal pigmentiertes Mikrofon. Oh. Okay, es reicht. Reicht jetzt auch. Motoröl. Weißt du, ich fühle mich, am Anfang dachte ich mir so, okay, das ist jetzt echt ungewohnt, weil ich rede gern mit dir, aber so ist es irgendwie, als würde man noch so eine dritte Person haben, die dir irgendwie zuhört und die erwartet, ich sage, okay, jetzt was Gutes. Die hat einen blauen Punkt, die leuchtet. Heißt das, dass es aufnimmt? Das heißt, dass es an ist. Ach so. Das heißt, es hört mit. Genau, es ist einfach wie so ein Lauscher, der aber nichts von sich gibt, aber der erwartet, oh, bring eine Message rüber. Bring eine Message rüber, weißt du? Message und Motor. Aber jetzt, aber jetzt, mit der Zeit merke ich so, ist mir eigentlich so voll egal, was ich so sage. Ist mir voll egal. Weil ich mach's halt einfach, weil ich bin ein Rebell. Ja, ja. Ich bin einfach, übelst krass as fuck. Krass as fuck. Weißt du? Darf man auch nicht sagen, as fuck. Doch, im Internet darf man vieles sagen, glaube ich. Darf man im Internet alles sagen? Fotze darf man nicht sagen. Fotze darf man nicht sagen. Aber weißt du, eigentlich ist Fotze ein richtig mieses Schimpfwort. Findest du? Ja, weil das irgendwie, allgemein diese ganzen Worte wie Fotze, Hure, Schlampe, sind alle Frauen belastet irgendwie. Ja. Das ist so. Richtig so. Darauf wollte ich was, jetzt. Was war's? Nicht hinaus, dass ich jetzt Zustimmung von dir bekomme. Nein, ich habe gedacht, ich sollte dir jetzt zustimmen. Nein, nee. Nein. Doch. Doch. Ja, Motoröl. Hashtag Motoröl. Nee, ich meine nur, mir ist das so aufgefallen, das ist einfach so festgefahren in unseren Mündern. Da sagen ja sogar Frauen zueinander Schlampe und so. Hm. Oder auch das Wort Hurensohn, das ist ja auch so belastet auf die Mutter dann. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich. Kann er gar nichts dafür. Nein, das ist irgendwie echt traurig. Ja. Und das ist wirklich Frauen. Früher gab es das nicht, Schimpfwörter, gab es früher nicht. Wie alt bist du, Anthony? Sag's nicht. 34. Ja, und ich? Ich bin 12. Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? Innerlich. Innerlich, äußerlich. Bin ich 34 und du 12. Du bist echt ein richtiger Witzbold heute. Ich bin ein Witzbold. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh nee, ich glaube, das klang gerade richtig scheiße. Das klang wie eine Hexe. Ich habe Angst vor dir. Ja, Anthony. Wo war man jetzt? Ich weiß nicht. Wir sind raus. Wir sind einfach raus. Wir sind raus. Was das? Wie beenden also, die Sache jetzt? Ich würde einfach gern mal Anthony. Komm, jetzt nochmal. Schlussstatement von dir nochmal. Wie fandest du die erste Folge? Und erste Pilot-Test-Intro. Ich wollte mal sagen: Beta-Folge. Beta-Folge. Die Beta-Folge empfand ich als eindrucksreich. Wir sind irgendwie von Thema zu Thema gesprungen und sind, ich weiß nicht, ich habe eine extreme Erkenntnis einfach gezogen, die da lautet: Hashtag Motoröl! Ja, nee, das passt schon. Also Hashtag Motoröl, die heutige. Nee, Mann, sag jetzt mal ernsthaft. Ich wollte gerade ernsthaft was sagen. Okay. Lass mich ausreden. So, nee, ich fand die Folge, also diese Erfahrung von gerade eben, auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe gemerkt, es funktioniert irgendwie. Mhm. Ich denke, wir können das auf jeden Fall weitermachen. Und das war, glaube ich, einfach der Sinn von diesem Test. Mhm. Und es war lustig. Mhm. Mir hat Spaß gemacht. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich glaube, unser Problem ist, ich weiß nicht, ob es direkt ein Problem ist, dass wir wirklich so hopsen von Thema zu Thema. Ja. Also ich will nur sagen, dieser Einwurf mit der Jogginghose. Wir brauchen mehr Übergänge. Ja, vor allem auch vielleicht auch so einen kleinen Plan oder so. Ein Plan? Ich finde das eigentlich gerade so lustig. Ja, vielleicht. Ist wenn das so einfach so... Wenn das einfach... Richtig. Ganz genau. Ich finde das gut. Ich kann gar nicht mehr pfeifen. Es gibt Leute, die besser pfeifen. Ich kann nach innen pfeifen. Warte. Nee, doch nicht. Wirbelsturm. Bald ist Halloween. Nee, ich glaube, es liegt an meiner Zahnspange. Oh, ich habe übrigens eine Zahnspange. Jetzt habe ich mich geoutet. Ich zwei. Ja, ich weiß. Okay, wir müssen lügen. Okay, beenden wir das jetzt? Sagen wir Tschüss? Ja, wir sagen einfach Tschüss. Okay, ich sage als erstes Tschüss. Tschüss. Und jetzt ich? Ja. Tschüss.